Radio, die wöchentliche Dosis Anna, Bia und Schi. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bambu-Dafu. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio und Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 9.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast heute ist der Max von Rilrek. Ja, hallo, guten Abend, Rudi. Gut siehst du aus. Ja, danke. Du auch. Gerne. Ja. Das war gerade eben die neue Restarts, die du mir hier gerippt hast. Mhm. Mit was rippst du so ein Scheiß? Also da ist eine 2 oder 3 Hänger drin gewesen. Das liegt aber mit Sicherheit an deinen minder bemittelten Dingens. Alles klar. Nee, mit, weiß ich gar nicht. Womit habe ich das denn gemacht? Womit macht man das denn? iTunes, glaube ich. Kann das sein? Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, warum da zweimal so ein Hänger drin war. Hast du auch gehört? Ja, klar. Ne? Ja. Ja, neue Platte von denen. A Sickness of the Mind. Das Lied hast du dir ausgesucht. Jetzt muss ich auch irgendwas dazu sagen. Ja, ich habe mir das Lied ausgesucht, weil das erste war, glaube ich. Also war das gar nicht das erste? Weiß ich gar nicht. Ich habe die irgendwann mal live gesehen und fand die total toll. Dann habe ich mir die Platte gekauft, fand die auch total toll und habe jetzt, ich glaube, ich habe den kürzesten einfach ausgewählt. Ja, ja, die Band gibt es ja schon ziemlich lange und die haben auch in 2000ern ziemlich oft überall gespielt. Besonders in Mannheim, weil der Bocke mit denen ganz gut kann. Und ja, das ist ihre neue Platte. So, jetzt zu dir. Du hast ja auch ein paar Lieder ausgewählt aus deinem Portfolio von deinem Label. Aus meinem was? Portfolio heißt es. Ist geil, ne? Ja, ich habe gedacht, ich mache das einfach mal, weil ich mache das ja sonst nicht. Ja, ist immer geil, was für Wörter mir so spontan einfallen, ja, die eigentlich gar nicht so in meinen Sprachgebrauch eigentlich reingehören. Das ist wahrscheinlich diese Barriere, die man überspringen muss, wenn man von Mannheim nach Köln zieht. Und dann ist man ja so bilingual im Endeffekt und macht dann auch schon mal aus 2 Wörtern eins. Mhm. Und wenn dann noch ein Gast dabei ist aus dem Ruhrpott und man noch Hochdeutsch mit einbringen möchte, dann passiert sowas. Ja. Punkt. Ja. Second District. Eine Band, die dir sehr am Herzen liegt. Mhm. Die haben jetzt, wann kam das Album raus? 1. Oktober oder sowas, ne? Ich glaube, 13.9. glaube ich. Dann brauchen wir es ja gar nicht mehr spielen, das ist ja gar nicht mehr aktuell. Nee, nicht wirklich. Gefällt dir wahrscheinlich eh nicht so, ne? Oder? Vermute ich. Wenn du die Sendung hier ein bisschen verfolgst, habe ich es rein aus Mitleid schon dreimal laufen lassen. Nee, einmal, ne? Hotel nee. Energiebel hat es zweimal laufen lassen, ehrlich? Aber auch immer nur am Ende 8 Sekunden ungefähr. Ja. Wir haben die Leute. Zecken, das wird, glaube ich, echt nur einmal. Nee, ehrlich? Ja. Ja, okay, da läuft es halt jetzt zum zweiten Mal. Ja. A Soldier in a China Shop heißt das Lied. Ich habe mir extra den Song ausgesucht, der am schwierigsten auszusprechen ist in Englisch, weil ich das so gerne höre, ja. Wenn du das versuchst. Ja, und habe ich jetzt in ganzer Linie versagt, oder? Nee, ich fand, ich habe auch jetzt nicht ganz genau hingehört, wenn du das nochmal kurz wiederholen könntest. Wie heißt der Song? A Soldier in a China Shop. Genau. Ja, spricht man so aus. Bei englischen Wörtern, wo ein CH vorne ist. Ich kann kein Englisch, ich habe keine Ahnung. Wo ein CH vorne ist, dann sagt man hinten, wenn ein SH kommt, dann sagt man dann auch, das spricht man dann auch hart aus. Das ich habe bei dir auch noch den großen Vorteil, dass ich noch deinen Gesichtsausdruck sehen kann, wenn du das aussprichst. Die sollst so eine Fernsehsendung machen, so eine Art Hitparade. Ja, apropos Hitparade. Ich habe ja, während du jede Woche mindestens auf 8 Konzerte gehst, und das ist jetzt kein Witz, das stimmt wirklich, ne? Nee, ja. Habe ich ja mir am Samstag eine Auszeit gegönnt, weil ich die ganze Woche irgendwo unterwegs war. Und habe dann die Party dann zu mir nach Hause verlegt. Und es hat auch wirklich diesmal funktioniert. Es kamen auch wirklich Leute. Und ich habe auch schon vorher angekündigt, ja, dann gucken wir aber Wetten, dass. Und es war wirklich ein sehr amüsanter Abend. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt noch so erfüllt von Glück, diese Sendung gesehen zu haben. Habt ihr auch mit Mitwetten gemacht und dann Bestrafung für diejenigen, die falsch lagen, oder? Nö, nichts interaktiver Schmu. Ich mag so Spielchen sowieso nicht. Und Wetten tue ich auch nicht. Nee, ja. Aber es war halt irgendwie, es ist immer schön, wenn man selber irgendwie so über sich selber so ein bisschen reflektiert, so wie ich ab und zu, und dann denkt man, eigentlich, was ich da mache, ist eigentlich total ein mittelmäßiger Scheißdreck. Das interessiert keinen. Das interessiert keinen und so weiter, ne? Und dann guckst du dir sowas Hochproduziertes an, wie Wetten, dass, und denkst dir, ey, es geht ja noch schlechter. Geil. Du bist ja gar nicht, coolste Sau. Du bist ja gar nicht so scheiße. Es gibt ja Leute, die können es ja noch besser. Und du siehst jetzt vielleicht. Ich sehe deinen Finger, ja. Ja, genau. Und ich werde das jetzt angewöhnen. Genauso wie der Markus Lanz werde ich die Gesten einstudieren und immer wieder wiederholen. Sieht man leider nicht im Radio. Aber der hat ja auch beim Radio angefangen. Übrigens ja. Markus Lanz ist unsere Altersgruppe. Hast du es gewusst? Haben wir eine gemeinsame Altersgruppe? Ja, ja. Wir haben eine gemeinsame Altersgruppe. Ja, das hat man schon mal geklärt. Ja, die, ich wusste es nicht. Sprungbrett Bermuda-Funk. Die Over 40s sind wir doch, oder? Okay. Ich muss auch zu meiner Schande, wenn es eine Schande ist, gestehen, dass ich seit Markus Lanz kein Wetten, dass mehr gesehen habe. Ich glaube, die letzte Sendung war auch mit Frank Elstner oder so. Ja. Die ich gesehen habe. Ja. War aber gut. Ja, hat sich aber nichts verändert. Immer noch die gleichen Gäste wie vor 30 Jahren. Also, ist alles beim Alten. Mhm. Ja. Jetzt rauchst du schon wieder? Ja, darf ich nicht? Doch, doch. Ja, danke. Darfst du da bei euch im Hochhaus rauchen? So, da darf man sogar überall rauchen, wo nicht steht, Rauchen verboten. Also eigentlich fast überall, außer in Aufzügen. Aber im Schwimmbad auch? Im Schwimmbad nicht. Ja, Im Schwimmbad, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja, klar. Da darf man aber nicht vom Beckenrand springen. Das ist verboten. Okay. Und Rauchen ist auch verboten, steht ganz groß. Na gut. Ja. Würde eh nicht funktionieren. Ja, schade. Ja. Ja, ist aber okay. Muss ja nicht überall. Nee. Reicht ja im Aufzug. Ja, gut. Max, sollen wir es mal spielen? Bitte? Sollen wir es mal spielen, das Lied von Second District? Welchen Song jetzt genau? The A Soldier in a China Shop. Ja, genau den bitte. The army is pulling the lead. The world will be a better place. Just say you care for the people. Your philosophy's a false statement. Ja, schön. Super, kurz was zu meiner Selbstverteidigung, zu meiner, wie sagt man denn, Dingens hier sagen. Ja. Die Restarts, die habe ich gar nicht gegrabt. Ich habe, da lag ein Download-Code bei. Ich bin ja Vinylist quasi. Ja. Und da lag ein Download-Code bei, deswegen brauchte ich die gar nicht grabben. Ja, also bin ich nicht schuld, sondern... Ja, immer die anderen. Die anderen. Ja, aber ich Second District sind schon geil. Also ich mag ja Punkbands mit Frauengesang. Ja. Ja. Hat mir gut gefallen. Jetzt wollte ich gar nicht drauf reagieren, ne? Ja. Ja, ich auch. Ja. Das hätte ich denen nicht gemacht. Ja. Da war genau, die haben ja jetzt auch eine kleine Anekdote, eine private. Nein, Quatsch, wir haben ja auch in Blackpool jetzt gespielt, da auf diesem Rebellion, wo ich war. Und da haben unter anderem auch Creepshow gespielt. Und die haben auch eine neue Sängerin, die dann ganz gerne da in vermeintlich sexy Outfit irgendwelche Bühnenelemente hochkrabbelt. Also nicht Bühnenelement, diese Oschis da, ne, die Lampen hoch. Und da stand hier der Mark Della, der Sänger von Second District, neben mir und sagte noch so, ja, die Band, die lebt aber auch nur von ihrer geilen Alten. Da habe ich dann auch gesagt, ja, ihr doch auch. Ja, aber die Creepshow, die hat es ja, die macht es ja schon immer, ne? Die Vorsängerin da, die andere, die war ja auch ziemlich. Ja, war auch so ein Geschoss. Keine Ahnung, ich habe mich mit denen echt nie befasst, weil ich die auch echt nicht so wirklich abfeiere. Ja, nee, ich kenne die nur von Bildern. Das sind Musiker, wo ich mir die Fotos anschaue. Das reicht mir. Ich habe da mal sogar einen Artikel layoutet, deshalb weiß ich das. Über Creepshow, okay. Ja. Für das Magazin habe ich jetzt vergessen, für irgendein Magazin. Ja, wir sind ja hier auch bei Pogo Leaks. Deshalb werde ich jetzt mal was anteasern, was wir nach ein paar Liedern spielen werden, nämlich ein nagelneues Lied von Toxoplasma von ihrer neuen Platte Köter. Und das könnte ich ja jetzt sofort spielen, ne? Aber ich bin mal so ein fieses Schwein wie die anderen Radiosender und werde euch jetzt ein bisschen zappeln lassen. Das werden wir jetzt sozusagen in einer halben Stunde hören. Vielleicht, wenn ich Lust habe. Ja. Was ist ein Pogo Leaks? Pogo Leaks ist sowas wie WikiLeaks. Okay. Ja, bloß für Pogoisten. Für Pogo Radio extra. Mhm. Habe ich mir gerade einfallen lassen. Gut, ne? Jo. Ja. Jetzt zu dir. Du weißt ja, es gibt eine neue Rubrik, die heißt so irgendwas wie To-Do-Dingens-Liste, Not-To-Do-Liste. Das kam gut an. Es haben sich schon zwei oder drei Hörerinnen haben sich bedankt dafür. Das wäre eine super Idee. Und da werde ich das natürlich auch weiterführen. Und ich habe dir ja zur Hausaufgabe gegeben, Dinge, eine Liste zu erstellen von Dingen, die du niemals machen willst oder niemals mehr wieder tun willst. Hast du es kapiert? Hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, kapiert habe ich schon, aber ich habe mich damit auch jetzt ungefähr einen Monat lang auseinandergesetzt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das eine Fangfrage ist. Weil du willst bestimmt, dass ich jetzt zum Beispiel sag, ich würde nie vom Hochhaus springen. Und dann sagst du ja, was würdest du denn noch nicht machen? Dann würde ich sagen, ja, ich würde auch nicht von einer Brücke springen. Nee, das ist ganz falscher Ansatz. Also da habe ich deine Hausaufgaben dann nicht gemacht. Du sonst nicht. Und dann sagst du, ach, aber auf ein Freiwildkonzert würdest du gehen. Und dann stehe ich da. Nee, das ist ganz falscher Ansatz. Du darfst die Frage nicht hinterfragen, sondern sollst die Frage beantworten. Ach so. Ja, also Hausaufgaben nicht gemacht, jetzt, oder was? Okay, auf den Punkt zu kommen, das ist auch wirklich schwierig, weil eigentlich habe ich ja so ein vermeintlich schönes Leben und gibt ja immer so kleine Entscheidungen, wo man dann hinterher auf die Fresse fliegt, aber die Erfahrung möchte man natürlich trotzdem machen. Ich sag mal, und wahrscheinlich wäre die Standardantwort jetzt, ich würde nie mehr ein Label machen und nie mehr eine eigene Radiosendung. Aber ich weiß echt nichts, Rüdi, ey. Das ist, ich würde nicht nackt durch Köln laufen wahrscheinlich und vielleicht durch Düsseldorf, aber... Aber sonst durch alle anderen Städte, ja, oder wie? Siehst du? Ein Freiwilligkonzert, aber doch. Ich würde auch nicht nackt vom Hochhaus springen. Nee, das ist echt... Im Endeffekt gibt es ja da so viel, ne? Also was soll man da rauspicken? Nee, das geht ja darum, dass du ein bisschen von aus dem Nähkästchen plauderst und da vielleicht irgendwie eine alte Kamelle wieder neu auffrischen kannst. Und dann wie zum Beispiel der Gast vor dir zum Beispiel erzählt hat, er wird nie mehr wieder durch ein Dach fallen und dann irgendwie 8 Meter weiter unten ankommen und ohnmächtig sein wollen. Zum Beispiel, als er sich immer schön angurtet. Ja, das würde ich, ich dann auch gerne nicht machen. Ja. Also hieß ja nicht mehr und generell nicht. Also da schließe ich mich einfach mal an. Nein, aber mir fallen jetzt echt keine, ich glaube, ich würde öfter zum Zahnarzt gehen ab meinem 8. Lebensjahr, damit mir so schlechte Erfahrungen erspart bleiben, wie die, wenn man 6 Jahre hintereinander nicht geht. Ich würde, glaube ich, mit Alkohol trinken nicht anfangen und auch nicht mit Rauchen und ja, das war doch schon mal nicht schlecht, ne? Oder? Ja. Das war auch Standard, aber ich meine... Ja, bist halt auch so ein Standard. Ich hab auch gedacht, wenn ich da jetzt echt noch drauf antworte, dann mache ich jetzt richtig spontan, weil es dann bestimmt total lustig ist, aber ist es gar nicht. Aber ich würde immer wieder zu dir in die Sendung kommen, wenn du deine Webcam anmachst. Ja, das macht mir überhaupt... Ich würde niemals in deine Sendung kommen, wenn du nicht deine Webcam anmachst. Mhm. Okay, aber du kannst auch so gerne mal live vorbeikommen, weil dann hört man dich vielleicht auch mal richtig und nicht nur so. Kommt das an? Echt? Ja. So. Ja. Im Stock wohnst du nochmal jetzt? Wie bitte? In welchem Stock wohnst du nochmal? Etage. Etage, 27. 27, ja. Ja, du kannst aber schon vom 4. runterspringen und da ist auch schlecht. Das ist auch vorbei. Ja. Fliegt man halt nicht so lang. Dauert noch ein bisschen lange von da oben dann auch. Ja. Ja, da ist halt der Film länger, der man am Schluss dann noch sieht, sehen sollte. Wenn das Leben an einem vorbeizieht. Ach so. Ja. Okay. Ist das so? Ich habe das noch nicht allzu oft probiert. Ich sag ja, deswegen habe ich das ja als Antwort direkt mit dem Hochhaus rausgehauen. Ich müsste mal meinen Nachbar fragen, wie lange sein Faxgerät gedauert hat, bis es unten ankam, das er letztens aus dem Fenster geschmissen hat. Vielleicht hat er ja die Zeit gestoppt. Ja, lad den doch mal ein. Eigentlich müsstest du auch mal so Leute einladen, finde ich. Einfach so den Nachbarn, der sein Faxgerät aus dem Fenster schmeißt. Ja, das Problem ist, danach kenne ich ja die Leute, die hier im Haus wohnen. Und es ist aber nicht Sinn der Sache, dass man ein Hochhaus zieht, dass man seine Nachbarschaft kennt. Das stimmt allerdings auch, ja. Ja. Ja. Das ist ja gerade das Schöne und das Aufregende. Hier und im Schwimmbad lernt man auch keinen kennen bei euch im Hochhaus? Nee, da war ich bisher immer nur allein. Außerdem gibt es ja nur einen Schlüssel. Und wenn ich den Schlüssel habe, dann habe ich einen Schlüssel und dann bin ich da allein in dem Schwimmbad. Kann da reinpullern und vom Becken ranspringen und alles. muss man das dann anbieten oder? Wie muss man anbieten? Anmieten, mieten, mieten. Also zahlst du dann da Kohle für oder? Nee, oder gehst du zum Hausmeister und sagst hier. Pst. Ist Nebenkosten drin. Okay. Ja. Ja, das hat mir mal einer erklärt, das sollte, ist, falls es hier brennt, dann lassen sie einfach das Wasser aus dem Swimmingpool und dann wird es dann, weil es ja am obersten Stockwerk ist, dann benutzen die das dann als Löschwasser. Wenn du nicht gerade den Schlüssel hast. Wenn ich nicht gerade den Schlüssel habe, ja. Ja, ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Deshalb ist da oben ein Schwimmbad, hat mir jemand erzählt. Ja, okay. Aber ich glaube ja nur die Sachen, die im Internet stehen und da habe ich nichts gefunden drüber. Ja, nee, wahrscheinlich recht schlaue Gemeinde da bei dir. Ja. Ja, lass uns musikalisch weitermachen mit einer Band, die heißen Swinging Utters. Ist das auch eine Neuerscheinung, oder was? Ja. Ist relativ neu. Die sind bei People Like You jetzt rausgekommen vor 4-5 Monaten soweit um den Dreh. Ja. Und bevor du wieder fragst, was ich da ausgesucht habe, der kürzeste Song. Ja. Der, wie heißt Rüdi? Librarians are hiding something. Wer? Ja? Librarians are hiding something. Genau. Ja. Geil. Geil, ne? Ich sollte eigentlich nur noch englische Horizons. Ich habe ja gerade geguckt, ne? Weil ich mir gedacht habe, was ist denn hier los? Warum habe ich denn hier ein Echo drauf? Hallo? Hallo? Ja. Ja. Jetzt habe ich ein Echo auf dem Dings. Jetzt habe ich ein Echo auf. Oh Mann, hey, Alter. Deine scheiß Technik, die geht mir noch echt auf den Sack. Mein, ne? Ja, ich lege jetzt mal auf und dann, machen wir wieder dran. Mach mal. So, ich habe nämlich... So, weg ist er. Ist eh besser ohne den Max. Talkt eh nix. Ja, Librarians are hiding something. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, was es heißt. Also die Bibliothekare verstecken irgendwas, heißt es übersetzt. Ne, Max? Ja, auf alle Fälle. Ja, hast du es gewusst oder hast du es geraten? Ich kann kein Englisch. Also ich habe jetzt auch die letzten 10 Sekunden nicht gehört, was du gesagt hast. Nichts Besonderes. Ich habe ihn ein bisschen beleidigt. Ist denn jetzt besser oder... Ja, ist jetzt besser, jetzt ist kein Echo mehr drauf. Na, guck mal. Ich weiß ja nicht, wo du auf welchen Seiten du noch nebenbei surfst. Ich habe hier nur meinen Fernseher, meinen Plattenspieler und meinen Computer an. Ja. Den Plattenspieler hast du an? Der dreht sich die ganze Zeit, oder was? Hm? Nee, egal. Ja, nee, also nochmal was. Die Sendung entwickelt sich in so eine Sendung, wie wir die ganz gerne machen. Ja, genau. Nämlich der Max macht auch eine Sendung, die läuft einmal im Monat, jeden ersten Donnerstag. Um 20 Uhr fängt die an, ne? Genau. Das habt ihr bei mir abgeguckt, ne? Genau, ja. Ja. Wie so ziemlich vieles. Und die machen jetzt halt auch eine Sendung beim Punkrockers Radio im Stream. Die erste Sendung fand ich noch sehr witzig. Bei der letzten Sendung war es dann so weit, dass ich dann irgendwann mal aufgegeben habe zuzuhören, weil ihr irgendwie eine ganz komische Idee hattet, nämlich im Hintergrund irgendwie ein anderes Gespräch laufen zu lassen. Und dann hat man am Schluss überhaupt nichts mehr rausgehört, sondern es war einfach nur noch ein großes, eine Art ein Durcheinander. Ein riesen Durcheinander. Das war aber kein anderes Gespräch, das war unser Studiogast, der leider ununterbrochen geredet hat. Aber trotzdem fand selbst ich das auch schon ein bisschen zu chaotisch. Ja. Obwohl ein gewisser chaotischer... ja, aber es ist halt so... Ja, sollen ja noch, ist ja beabsichtigt. Sollen ja noch Leute zuhören müssen. Ja? Können, dürfen. Ja, das war eigentlich jetzt eh nicht so unser Plan. Ja, ach so. Das ist ja mehr so, wir machen das für uns Ding wieder. Ach so. Ja. Ja. Ja, aber es ist trotzdem schön, wenn man Leuten nicht auf den Sack geht, oder? Muss sich ja keiner auf den Sack gehen lassen. Nein, aber das stimmt. Also letztes Mal, Lars hat irgendwie auch erst eine halbe Stunde, glaube ich, bevor die dann auf Sendung gingen, das lief ja nicht live, dann nochmal zu ordnen versucht, aber das hat irgendwie alles, glaube ich, auch nicht mehr ganz so gut hingehauen. Die nächste wird aber total toll. Ich habe auch irgendwie immer so das Gefühl, ich muss irgendwie, also so ein bisschen Mutter Teresa für die Punk-Radiosendung spielen, aber irgendwie kommt meine Hilfe nicht an. Ich habe auch schon mal zu dem Kopfpunk, zu dem Marco, gesagt, was er besser machen könnte, technisch, rein technisch. Inhaltlich ist es ja in Ordnung. Aber rein technisch nämlich das Problem, dass dann die Lieder immer so extrem laut sind und wenn dann irgendwelche Studiogäste sind, dann sind die extrem leise. Und es hat dann so, sieht dann so aus, wenn man diese Sendung verfolgen will, muss man ständig am Volumenregler seiner Anlage dran rumfummeln und es kann halt nicht Aufgabe des Hörers oder der Hörerin sein. Aber manche Leute sind einfach irgendwie so von keine Ahnung, was beseelt, so Markus Lanz-mäßig, die lassen sich einfach da irgendwie nicht helfen. Ja, aber das ist ja auch dieser Do-it-yourself-Gedanke, ne? Es soll ja jeder ein bisschen mitwirken und jeder seinen Teil dazu beitragen, damit die Szene funktioniert. Das heißt, da kann man auch ruhig mal aufstehen und den Lautsprecherstärkeregler bedienen. Ja. Seinen Teil. Das ist ja ungefähr das Gleiche, wenn ich zu so einer Fokü gehe und wenn es nicht schmeckt, dann sagen sie halt, ist halt DIY. Ja. Ja, ich habe mal Salz vergessen, muss ich halt dann Salz selber mitbringen. Ja, das wäre doch. Ja. Ne? Und guck mal, wenn du das dreimal machst, dann kommt er zum vierten Mal und sagt, wisst ihr was, ich mache jetzt bei euch mit, weil immer Salz in der Suppe fehlt. Ja, nee, dann also ich habe. Ich einen gewonnen für den Ich habe den ja schon erklärt. Ist ja nicht so, dass er dann zu Hause bleibt. Ja, ich habe denen schon erklärt, wie sie das dann richtig machen könnten, aber das interessiert die gar nicht. Dann denke ich mal, da geben sie so viel Liebesmühe und strengen sich an und dann, ne? Naja, vielleicht ist es auch der falsche Ansatz. Vielleicht bin ich auch schon viel zu alt für die Scheiße. Bist du ein Spießer, glaube ich, einfach. Ja, aber ich war aber schon früher Spießer. Bloß ich habe es besser versteckt. Es ist aber doch irgendwie auf einmal aus herausgesprudelt. Ja. Scheiße. Eigentlich bin ich Herzensspießer. Herzens? Mhm. Ja. Okay. Ja, also so vom ne? Ja, ja. Vom Body meiner Sohle, oder wie heißt es? Vom Button meiner Sohle. Seele. Kann kein Englisch. Button of my soul. Ja. Wie der Franzose sagt. Aber du kannst Englisch. Ja, ich kann super Englisch. Ja. Lass mich noch ein drittes Bier trinken und dann kann ich sehr gut Englisch. Ich habe auch schon hier Sendung gemacht in Englisch. Komplett Englisch, fällt mir gerade ein. Ja, genau. Unsere zweite war das, glaube ich, direkt. Die war doch wohl. Mit die habe ich keine gemacht. Ich hab mit Native Speaking English People habe ich Sendung schon gemacht hier. Ich weiß leider nicht, was Native heißt, aber das ansonsten stimmt das wohl. Ja. Ja, wir machen Musik. Die Leute stehen schon da und wollen umschalten. Deshalb lassen wir jetzt schnell was laufen, dass sie wieder hier dranbleiben. Die Real Rec Radio Show. Ja. Eine nach der anderen, ne? Ist echt krass. Was? Wie eine nach der anderen? Du brauchst eine nach der anderen. Ja, und? Oder? Ja. Nee, wollte ich nur mal so. Ja. Bisschen aufzurissen, okay. Das ist mein Hobby, mein zweites. Ja. Und das Erste? Bier trinken. Boah. Ja. Da sagst du nichts. Da sagst du nichts, da sagst du nichts, hä? Was? Hm? Guck mal, ich hab schon wieder leer. Ja, siehst du? Das ist echt scheiße. Ich müsste jetzt eigentlich in den Keller gehen, um eine neue zu holen, und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, da muss man sich halt ein bisschen mehr vorbereiten. Auf so eine Sendung gehört A und O ist die Vorbereitung. Ja. Zum Beispiel Bier holen. Vorher. Wie ist das denn jetzt bei dir da im Hochhaus? Gibt da jede fünfte Etage ein Bütchen, oder? Nee, es gibt einen im Erdgeschoss. Echt? Mhm. Mit Bringdienst, oder? Mit Bringdienst. Alter. Egal. Ja, Bringdienst. Mach Musik. Jetzt mal mach Musik. Das ist ein Plattentitel, also ich wollte jetzt nicht zu nahe treten. Ja, bei Zuckerzirkus hast du ausgesucht, ne? Ja, weil du die so gerne magst. Ja, mit Ballastwissen. Genau. Ja. Ja, kannst du schlafen? Ja, ich habe es gerade kurz versucht, aber es ist mir nicht gelungen. Du trinkst eine nach der anderen, ne, Rüdi? Fühlst du dich nicht beobachtet oder so? Ich finde das ja total witzig. Ich habe hier seit eh und je irgendwie so einen komischen Aufkleber auf dem Loch da, wo, glaube ich, die Webcam drin ist, und kann dir die ganze Zeit zugucken. Ich finde es ja super. Auch beim Tablet? Tablet, ja, da ist oben hier so ein... Da ist auch ein Aufkleber drauf, oder was? Da war ein Loch. Da ist auch ein Aufkleber vielleicht drauf. Das war auch für mein anderes, aber ich habe da mal besser mal draufgeklebt. Ja, wahrscheinlich ist das Mikro, das du gerade abgeklebt hast, deshalb klingt zu scheiße. Kann natürlich auch gut. Ja. Sehr gut sein, ja. Nun gut, sollen wir es jetzt mal auflösen hier, die Pogo-Leaks-Geschichte mit Toxoplasma. Das nagelneue Lied von der neuen Platte Köder, das irgendwann mal rauskommt. Das wäre ja letztes Jahr schon rausgekommen, ne, die Platte. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Das hat jetzt gar nichts. Nee, ich fühlte mich jetzt auch gar nicht angesprochen. Ja. Was? Ja, ich weiß nicht. Irgendwelche ja. Hintergrundinformationen oder sowas? Toxoplasma, ich wüsste jetzt nicht mal, auf welchem Label die sind. Die sind bei diesem neuen aggressive Punk-Produktion oder sowas, ne? Ja, doch, nee, klar, weiß ich auch, fällt mir gerade ein. Die so von weiß ich, aber echt nicht. Soweit ist, keine Ahnung. Die so auch von 0 auf 100 durchgestartet haben. Ja, da sind ja auch fitte Menschen hinter. Also das ist, gönne ich denen auch von Herzen. Ja. Aber was man auch noch erwähnen sollte, nämlich am Freitag ist hier ein absolutes Super-Event im Sonic Ballroom, ne? Da feiert nämlich Kölner Super- Verhältnisse. Ja, mal abgesehen von, nee, nicht für Kölner Verhältnisse, deutschlandweit, wenn man jetzt mal die letzte Wetten, dass Sendung rauslässt. Und zwar feiern da Nonstop Stereo. Super Nichts feiern ihren 20. Geburtstag. Ihr 20-jähriges Bestehen. Und da ist im Sonic Ballroom ist da ein fettes Konzert. Der Max kommt nicht rein, weil er sich zu spät eine Karte besorgt hat. Oder keine besorgt hat. Doch, ich komme rein. Ja, meinst du? Ja, doch, ich habe ja doch schon. Ich habe ja Glück gehabt. Ich komme ja doch noch rein. Warum? Ich habe doch da praktischerweise eine Labelband an dem Abend spielen und die hatten dann noch ein Plätzchen für mich frei. Ach, so einer bist du. Einer bin ich. Mache ich sonst nie. Ja. Sondern erst, wenn meine persönliche preisliche Punkrock-Grenze überschritten ist, dann schnorch ich sowas ja ganz gerne. Also wenn ein Konzert mehr als 3 Euro kostet. Aber in dem Fall musste ich dann trotzdem mal, weil halt ausverkauft war leider. Mhm. So sieht's aus. Mhm. Ja, und verkaufst du wieder deine selbst bedruckten T-Shirts? Wie ich das ja immer im Sonic Boy rummache. Ja, klar. Du? Nee, bin ja gar nicht im T-Shirt-Gewerbe. T-Shirt heißt keine Oberbekleidung. Nee. Da dachte ich sofort schon auch, als du die Webcam wieder angemacht hast. Rüdi, ey. Machst du mich auf zwei Seiten, nicht parallel. Das ist kein Holunder. Ja, nimm mal ein Stück Bier. So. Mhm. Ja, wie bitte? Hast lange nicht geraucht, fällt mir auf. Ja, das kommt auch gleich wieder. Keine Angst. Hey. Kannst ruhig mit angucken, das Elend. Ja. Ja, und deshalb habe ich ein Lied ausgesucht. Toxoplasma wollte ich eigentlich spielen lassen, aber nee, das passt jetzt gar nicht, weil ich habe jetzt gerade super nichts angekündigt. Und zwar eines der ältesten Lieder, die ich hier auf der Festplatte gefunden habe. Es gibt natürlich noch ältere, weil die sind ja 20 Jahre alt. Dieses Lied ist von 1998. Wie lange ist es her? Rechne das mal aus. Das ist eine lange Zeit. 24 Jahre? 14 Jahre? 89, 24. Ich versuche immer auszurechnen, wie alt ich bin, wann ich geboren wurde. Ja. Mache ich von, wo ich geboren wurde, bis zu dem Datum, was du gesagt hast, und zieh das dann von meinem Alter ab. Und dann komme ich so auf 54 Jahre, muss ja dann her sein. 98, das heißt, damals war ich 28 Jahre alt. Ach ja, ich. Du stimmt. Auch. Ich war ja da gar nicht 8. Ja. Ja. Ja, wunder, wie die Zeit vergeht, ne, Rüdi? Ja, und die Jungs waren auch. Die waren auch ungefähr in dem Alter. Und, ja, und deshalb habe ich mir gedacht, ich spiele jetzt dieses Lied von Supernichts, um an ihre alten Zeiten anzuknüpfen. Und das Lied heißt Deine Freunde mag ich nicht, von dem Album Personennahverkehr. Habe ich das jetzt schön angesagt? Ja, weil, weil, weißt du denn, was Personennahverkehr auf Englisch heißt? Ja. Versuch mal. Irgendwas mit Urban. Mit Irwin. Urban. Urban Travel Dingens. Ja. Oi. Boah, Alter, ich sag dir, heute Abend wird so dermaßen gesoffen. Aber die Frau ist eine total nette Frau, du, ey. Das ist mir scheißegal, ich sauf mir so dermaßen Arsch zu heute Abend. Aber guck mal. Hi. Hi, Frauke. Schön, dass ihr da seid. Der Möhren-Zucchini-Auflauf ist gerade fertig geworden. Das letzte Bier und mache erstmal Stimmung hier und dränge laut die Hippie-Mucke auf. Komm mit den Kindern, tanz zu Haus. Oma Frauke, gib mir mal ein Bier. Also Bier haben wir nicht mehr. Ja wie? Was habt ihr sonst noch da? Wir haben Tomatensaft, wir haben Kiba und wir haben Mehl. Wie habt ihr denn überhaupt gekauft? Für jeden eine Flasche. So, ich habe da gerade mal geguckt in meinem Wörterbuch. Personennahverkehr heißt Urban Travel, Urban Transport. Ja, ja. Also ich war ja fast die Hälfte, habe ich geschafft. Ne? Urban, das war schon mal richtig. Ich weiß überhaupt nicht, auf welchen Teil des Wortes Personennahverkehr sich dieser Erwin da bezieht jetzt, also der Irwin. Ja, das ist auch, das bleibt dir wahrscheinlich immer und ewig unverschlossen, aber der eine oder die andere Zuhörerin wird es wahrscheinlich geschnallt haben. Ja. Wenn ich dir nicht mal irgendwann dein Wörterbuch klau. Ja, genau. Dann bin ich nämlich dumm da. Ja. Alles klar. Kollege, pass mal auf. Ja. Hm? Nonstop Stereo spielen ja als Anheizerband, werden die da verbrannt auf dem großen Konzert am Freitag im Sonic Ballroom. Und das ist ja auch eine Band, die dir ja sehr am Herzen liegt, beziehungsweise du kennst die Leute ja persönlich. Die sind ja, der eine oder andere macht ja sogar diese Radiosendung mit dir. Ja, fast. Fast? Nee, gar nicht eigentlich. Nee, ist da nicht einer dabei? Nee, also der Frank, der macht das Label mit, aber der macht, hat bis jetzt zumindest die Radiosendung nicht mitgemacht, aber der Lars, der aber nicht bei Nonstop Zero spielt, der macht mit mir die Radiosendung. Ach so. Ja, scheiße, wa? Ja, war denn nicht einer dabei? Stehst du da mit deinem... Ja. Mit deinem angeblichen Journalismus, Spießerjournalismus. nimm einen Schluck. Ja, mach ich auch. Aber ich kann die Band ja trotzdem abfeiern. Also jetzt mal hier Radiosendung hin oder her. Also ich, ne, also zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ey, geht mal vorher schon rein, weil wenn er das nicht macht und die noch nicht kennt, dann habt ihr echt was verpasst. Geht's dir eigentlich auch so, wenn du so ein komplettes Album durchhörst von Nonstop Stereo, dass dir der Gesang irgendwann mal auf den Sack geht? Ja, aber der polarisiert ja sowieso. Aber ich glaube, das ist echt so ein... Also die Lieder einzeln anhören finde ich saugut. Also mir gefällt die Band auch gut. Auch die Vorgängerband mit Bash und so, das fand ich wahnsinnig geil. Allerdings, wenn man sich so ein Album wirklich am Stück anhört, dann irgendwann mal denke ich mir, oh, ich kann die Stimme nicht mehr hören. Aber jetzt, wo du sagst, ne, fällt mir gerade auf, dass wir diesbezüglich, glaube ich, echt sehr viele polarisierende Stimmen auf dem Label haben. Hier Karate Disco, die Ricky, ja, die da singt, oder auch hier Bazooka Circus, ihr Bruder singt, ja. Der Micha, der singt ja auch, und ich finde, also da sagen auch echt immer alle, entweder oh, finde ich total geil den Gesang oder eben nicht. Wahrscheinlich so ein Fetisch. Ja, aber du darfst nicht auf Leute hören, du musst auf dich selber hören, auf dein Herz. Nicht, was irgendwelche Herz. Leute irgendwo bei deinem Facebook posten. Sonst, ja, nö. Sonst könnte ich jede Woche auf die Schuhe kotzen und alle drücken, gefällt mir. Und nee, du würdest dann ja immer weitermachen, nur weil sie alle das cool hatte. Finden. Mache ich ja auch nicht. Sonst würde ich ja auch Bands machen, die grundsätzlich einen lieblichen Gesang vorweisen können. Ja, die findest du wahrscheinlich nicht. Nee, die wollen nicht zu uns. Ja. Welche Band hättest du denn gern auf deinem Label? Nonstop Stereo. Nee, wenn du es jetzt aussuchen könntest, von allen Bands der Welt. Allen Bands der Welt? Boah, ja. Rudi, ey, du stellst mir Fragen. Einfache Frage. Allen Bands der Welt. Ja. Würde mir jetzt zum Beispiel spontan einfallen, eine Band wie Supernichts. Aber jetzt mal ungelogen, Supernichts finde ich echt ganz, ganz groß. Die sind zwar jetzt nicht direkt von der Welt, sondern nur aus Köln, aber das wäre so eine Band, wenn die nicht schon bei Impact wären, dann fände ich das sehr, sehr schön, wenn sie bei uns wären. Und natürlich, ach ja, selbstverständlich Snuff, ne? Also Snuff sollte man natürlich nicht außer Acht lassen. Das ist ja sowieso meine schlechthin Band. Und ich habe witzigerweise den Duncan auch mal irgendwann angemeldet, also den Sänger, Macher und Schlagzeuger. Nachdem die da jahrelang nichts gemacht haben und dann kurz bevor die dann ihr neues Album nach 12 Jahren oder so rausgebracht haben, da ist mir aber leider Fat Mike kurz zuvor gekommen. Ja. Fand ich dann auch ein bisschen amüsant, dass ich das wohl ein bisschen falsch eingeschätzt habe, unsere Chancen. Ja. Aber bei Fat Wreck sind sie natürlich auch fett, ne? Ja, Und die hätten Schnitter haben können, aber mein Gott, das müssen die halt wissen. Ihr hättet aber jetzt noch die Möglichkeit gehabt, so machen es ja auch viele, dass ihr dann das Vinyl rausbringt in Deutschland. Ja, aber die vertreiben ja, haben die nicht so eine eigene Dingens hier Außenfilialen-Gedönsstelle? Die haben wahrscheinlich auch einen Sweatshop in Uganda oder was, ne? Die vertreiben ja eh weltweit, ja. Ne? Oder muss man jetzt, das wäre ein lustiger Gedanke, ja. Aber was nicht ist, ist nicht. Ja. Wie der gemeine Ruhrpottler zu sagen pflegt. Ja, es ist halt ein, bescheidenes Völkchen. Ja, schon immer gewesen. Ja. Ja, ist schön. Völkchen. Ja. Ja, Nonstop Stereo mit überhaupt nicht Sorry About It. Ja. Er hat mir gedroht, dass er mich haut, da hab ich dem Bullen die Waffe geklaut. Das war ein Desaster, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Verdammt nochmal, was hättet ihr denn getan? Das war ein fairer Kampf, also Mann gegen Mann. Und nachdem ich gewandt bin, hätte ich ihn mit seinen Anzellen. Fick dich und seinen Hund. Zuerst in den Arsch und dann in den Mund. Fick dich und dann hat er behauptet, Punk wäre tot, generell reizt sich hier auf Jugend und Not. Ich hab ihn gefragt, woher willst du das denn wissen? Er sei früher mal mit der Punk mitgetourt und hätte es nicht für den Start hin verhurt. Dann schlug er mir vor, ich solle mich besser verpissen. Sag mir doch mal, weswegen soll ich rennen, wenn du sagst, da gibt's nichts zu überlegen. Auch nicht, wenn du höflich fragst. Ich hab ihn befreit und ich gab ihm die Knarre und sagte, ich spiele eine Punk-Band-Gitarre und Punk-Rock ist so lange nicht tot, wie Punk-Rock atmet. So lang das Herz schlägt, so lang es genügend Strom für E-Gitarren gibt. So lang der Bass drückt, die Bass vom Bauch bockt und einer losbrüllt, dass es in den Ohren fehlt. Sag mir doch mal, weswegen soll ich stillstehen, wenn du sagst, ja, doch, ich finde es ein sehr schönes Lied. Aber sie sollten sich vielleicht auch noch so eine gut aussehende Sängerin holen wie Creepshow. Dann wäre die Band perfekt. Oder zwei. Oder zwei, ja. Eine, die klettert und eine, die. Die was? Auf dem Boden verrenkt. Eine, die klettert und eine, die, weiß ich nicht, auf dem Boden Verrenkung macht. Ich weiß es doch auch nicht, ey. Ich weiß doch auch nicht. Ja, aber ich oder mit Second District fusionieren oder so. Ja, genau. Vielleicht. So als, aber da müsstest du wieder mehr Englisch sprechen. So als Chor hinten dran, so Second District. Genau. Als Mädchenchor. Katholischer Mädchenchor von Second District singt bei Nonstop Stereo. Das Ganze als Musical? Ich werde das mal vorschlagen. Das Ganze bei als, unserer nächsten täglichen Labelsitzung. Genau, das Ganze als Musical. Na, ja. Ich meine, ihr Label-Leute, lasst euch sowieso viel zu viel von den ganzen Bands reinquatschen. Tun wir das? Ja, absolut. Da würde ich sofort sagen, hey, erstmal, der Name ist total schwammig, bringt gar nichts, andere Name hin und außerdem geht man alle mal zum Friseur. Das sage ich ja zu dir jetzt auch nicht, obwohl ich dich sehe, das wäre dreist. Ja, ich bin ein Radiomoderator, da braucht man nicht zum Friseur. Ja, ja. Also, nee, ich hab mir das auf jeden Fall notiert. Ja, genau. Immer einen Schluck erst. Mhm. Erst Schluck, so rum. Ja. Nun gut. Jetzt kommen wir mal langsam hier mal zu Toxoplasma. Die lasse ich jetzt einfach mal laufen. Peng. Jetzt läuft das Lied. Das heißt auch zack, zack, zack. Die Flagge steckt in Kandahar, dein Kopf im Arsch. marschiert. Zack, zack, zack, zack, zack, marschiert. Zack, zack, zack, zack, zack, rippiert. Ja, das war exklusiv hier bei Pogo Radio, das Lied Zack, Zack, Zack von der Legende, lebenden Legende Toxoplasma. Also wenn man mal die Alben ignoriert, die nach dem ersten rauskamen. Lebende Punkrock-Legende. Bist du noch dran? Ja, gefällt mir aber auch sehr. Auch wenn sie den Anfang bei Bazooka Circus eindeutig geklaut haben, aber ansonsten sehr schön. Ja, die kommen ja aus der gleichen Gegend, ne? Ja. Also das liegt wahrscheinlich da an dem Wasser. Grundwasser. Ja, ja. Grundwasser? Ja, Grundwasser. Okay. Oh, meine Ohren, ey. Keine Kiste. Juckt es da am Kopf? Ja, da juckt's. Ich mache mir so manchmal Gedanken, wen ich ja alles irgendwie einlade. Aber muss ja sein, ne? Ja, ja. Du kriegst ja da Geheimratsecken, ne? Oder hast du echt nur gerade gefühlt, ob die weiter vorgedrungen sind? Nö, ich habe mir zu meinem Friseur gesagt, zu dem ich jeden Morgen gehe, rasier mal die Ecken aus hier. Das kommt gut jeden an. Jeden Morgen? Ja. Ja, der ist ja auch im Haus. Ist auch ein Friseur im Haus, neben dem Kiosk. Ist ein Friseur. Perfekt. Ja, perfekt, ne? Ja, gehe ich auch mal hin. Saufen beim, ja gut. Bevor ich das Haus verlasse, erstmal zum Friseur, danach zum Kiosk und dann auf Tour. Wenn ich jetzt eilig habe, ne, ja. Saufe ich beim Friseur. Genau. Ja, da kommt auch mal der Kioskbesitzer rüber. Und ja, mir, also doch im Dienst. Schön. Ja. Ich komme hier gerade auf Marktlücken. Ey. Ich darf eigentlich gar nicht so laut denken. Mhm. Egal. Wird alles geklaut. Wenn es ja schon 100 Jahre vorher schon da war. Ja. Gab es das schon? Bütchen mit Friseur? Bütchen mit Friseur, ja, ja, bestimmt. Bestimmt, ja. Ja. Ja, es gibt ja auch Friseure hier in Köln. Hier in Köln gibt es ja alles, wo dann abends Konzerte sind. Da habe ich sogar schon mal die Band Helden von gestern gesehen, in einem Friseursalon spielend. Ich glaube, ich bin sogar schon mal an einem Friseursalon vorbeigegangen in Köln. Ja, das kann ja passieren, ja. Ja. Wo in anderen Städten dann diese Wettläden aufmachen, dann machen hier die Friseure auf. Die haben dann so ganz witzige Namen wie, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gibt ja wahrscheinlich so Haar, irgendwas mit Haar, weißt du, irgendwie Haar. Ja, Haar. Haar. Irgend so komische Wortspielereien, wo das Wort Friseur drin vorkommt. Prost, wie heißt denn deiner? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich genauso wie deine Radiosendung. Hat keinen Namen, braucht keinen Namen. Labert der auch immer dazwischen, oder? Salon Ursula oder sowas, ich weiß es ja, nicht. Jawohl. Ja. Ja. Was willst du für 10 Euro erwarten? Habe ich schon gesagt, dass ich heute beim Skype-Test-Service angerufen habe und der Arsch nicht abgehoben hat? Ja. Ja, ne? Hast du schon gesagt, ja. Hätten wir das auch. Ja, ich kann ja mal anrufen. Bei mir geht die immer dran. Ja. Warte mal. Nee, das geht jetzt, glaube ich, gar nicht, oder? Jetzt geht bei dir Licht aus, oder? Ja. Nee. Jetzt, weil ich auf Skype. Nee, das, so komische Experimente mache ich nicht. Nee, lass doch mal. Nee. Mache ich nicht. Ich wieder. Muss ich dir da wieder aus der Patsche helfen? Alter. Siehst du mich noch? Ich sehe dich, Rüdi. Ja, also. Ich hätte mich beschwert, wenn ich. Ja, stimmt, weil bei mir leuchtet ja eine grüne Lampe und dann siehst du mich. Jetzt fuchtelst du wieder mit deinen Fingern in meinem Gesicht rum. Ja, geil. Oh. Ja, schön, ne? Ah. Ja, ich habe mich schwer gewundert, dass du so eine Band rausbringst auf deinem Label, die so klingen wie die Tote Hosen. Ich habe gedacht, du wärst auf meiner Seite und hast irgendwie auch irgendwie mal so ein Eid geschworen, dass keine Band so ähnlich klingen darf wie die Toten Hosen, weil das ist ein schlechtes Karma. Du meinst aber nicht Hotel Energieball, oder? Wie kommst du auf diese Band? Die habe ich gar nicht gemeint. Nein. Aber ja, hallo, wie kommst du jetzt da dann drauf? Hör das nochmal bitte rauf und runter. Die klingen ja mal überhaupt gar nicht wie die Toten Hosen. Nee. Sondern ganz anders. Soll ich ohne Scheiß, ey. Die, wie die Toten Hosen klingen vielleicht betontot oder so. Aber ja. Nicht Hotel Energieball. Oder Wilde Zeiten. Wer weiß. Ja, nee, Wilde Zeiten klingen ja auch wie Tote Hosen. Ja, das ist auch nichts, was ich mir anhören muss. Nee, aber dieser Alex Schwerst, den du ja genauso gut kennst wie ich, der ja eigentlich überhaupt keinen Musikgeschmack hat und sich darauf auf irgendwelche Facebook-Freunde verlässt und sich dann immer wieder solche Bands an Hals schwätzen lässt. Ich verstehe das nicht. Wie wer? Ja, Toten Hosen. Nee, wie Wilde Zeiten. Die spielen doch jetzt auch wieder auf diesem Ruhrpott-Rodeo, oder? Okay. Ja. Und den Punk im Pott meine ich. Ja. Ja. Weiß und Hotel Energieball. Ja. Ja, aber noch was anderes zu dir, bevor die Sendung hier zu Ende ist. Wollte ich jetzt auch noch hier Pogo-Leaks-mäßig irgendwas raushauen. Und zwar, du wirst ja auch bald ein Buch veröffentlichen. Ja, mehr oder weniger. Also, du hast mich ja genötigt, um das mal auf den Punkt zu bringen. Nö. Weil du hast ja gesagt, die Idee wäre eigentlich ganz gut. Ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass das irgendwie überhaupt nichts bringt. Nee. Ich habe dir nur gesagt, du sollst ein E-Book rausbringen, weil es kostet keine Produktionskosten, da muss kein Baum sterben dafür und das stellst du einfach auf deine Webseite und lädst dich dir da runter und da kannst du es dann zu deinem E-Book-Reader durchlesen und alles ist schön. Und die aber Welt ist wieder... auf der Webseite und du brauchst eigentlich nur von Bericht zu Bericht zu Bericht klicken. Nein, da musst du aber Internetanschluss haben, hallo. Da musst du sterben müssen. Da musst du Internetanschluss haben und da musst du dich auf so einer ganz schlecht layouteten Webseite musst du dich dann durchklicken und tausend Sachen stören deinen Lesefluss. Und ja, ist halt so. Bin halt Powerreader, bin ich. Ja. Ja. Nein, aber es gibt ja auch holzfreies Papier. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, ehrlich gesagt, aber ich habe das gelesen. Mhm. Weißt du, was das ist? Ja, das ist... Du hier dein E-Book Reader da. Ja, holzfreies Papier, das ist Papier, wo man sich nicht an der, wo man sich nur an der Kante schneidet. Okay. Und keine Spreiseln in die Augen kriegt. Das ist doch eigentlich dann eine schöne Sache. Mhm. Ja, auf jeden Fall willst du dein Buch machen und dann willst du dann irgendwie, weil du ja 365 Tage im Jahr auf Konzerten rumhängst und jedes Mal fleißig ablieferst, immer schöne Berichte schreibst über diese Konzerte, die den normalen lebenden, sterbenden Menschen vorenthalten bleiben. Weil sie einfach nicht diese Logistik auf sich nehmen, jeden Tag auf ein Konzert zu gehen. Welches Konzert verpasst du eigentlich heute Abend? Ich gehe sonntags, was haben wir denn heute Montag? Ich gehe montags grundsätzlich nicht auf Konzerte. Das ist wie dein Friseur, der hat da wahrscheinlich auch geschlossen. So mache ich das dann auch. Also. Dann nehme ich nur für dich Zeit quasi. Für dich und deine Sendung und deine Webcam nicht zu vergessen. Und hast wahrscheinlich gerade so eine Kurpackung in den Haaren. Um den ganzen Kurpackung in den Haaren. Ja, sowieso, die ich ja täglich nutze. Ja. Ja, und auf jeden Fall erscheint dann ein Buch, irgendwie mindestens 300 Seiten, habe ich erfahren, ne? Ja, also wenn ich das jetzt überhaupt durchziehe, ne? Also ich bin ja, wie gesagt, da immer noch sehr skeptisch. Andererseits finde ich ja dieses A5-Format in Fansign, also diese alten DIN A5-Fansigns habe ich halt echt geliebt und ich denke, das ist auch mal dann ganz schön, das Ganze ein bisschen dicker dann einfach zu haben. Und für mich ist es eventuell dann auch so ein Abschluss, weil ich echt keinen Bock mehr habe auf Berichte schreiben und mache das dann im Endeffekt auch nur für mich mal wieder. So, für wen auch sonst. Ja, klar. Um dann irgendwie zu sagen, hier habe ich komplett abgeliefert und jetzt haltet mal all die Fresse und lest euch das erstmal durch und dann schreibe ich vielleicht eventuell nochmal was. So könnte das Dings aussehen. Ja, sollen wir spielen. Hotel Energieball. Das war hier wieder Pogo Radio in Bermuda. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 9.10. ist, dann halte ich eine Wiederholung. Vielen Spaß noch bei der nachfolgenden Sendung. Tschüss. Danke, Max. Jo, danke auch. Wiederhören.